vergessen hat Mai, wenn er war vor uns, scheuen ist nicht ein Gemali, dir will ich ein Gott. Scheuen ist nicht ein Gemali, wenn er war Zogu Bogu Eloi, Zema Merdi Kenyan.